Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte die neu errichtete Seifenfabrik Jongaksan. Ihn begleiteten Pang Byung-so und weitere Funktionäre der Partei und der Armee. Kim Jong-un blickte mit einem hellen Lächeln auf das Panorama der Seifenfabrik Jongaksan und weinte dabei voller Zufriedenheit. Er habe das Gefühl, als ob er vor einigen Tagen den Bauplatz besucht habe. Nur in ein paar Monaten sei eine große moderne Fabrik herrlich errichtet worden, die zur Verbesserung des Volkslebens beitrage. Beim Rundgang durch mehrere Orte informierte er sich ausführlich über die technischen Besonderheiten der Produktionsprozesse und Anlagen sowie über die Sorten und Qualitäten der Produkte. Er sagte wie folgt: Die Seifenfabrik Jongaksan ist herrlich errichtet worden. Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Konstruktion der technischen Prozesse sind die Bauwerkfläche und der Produktionsraum geschaffen und die Anlagen rationell verteilt worden. Das Innere und das Äußere der Fabrik sind perfekt gestaltet worden. Alles gefällt ihm sehr. Alle Produktionsprozesse wie Vorbereitung der Rohstoffe, Vakuumemulgierung, Wasseraufbereitung, gemischtes Rühren, Reifen, Einspritzen und Verpackung sind auf einem hohen Niveau automatisiert und unbemannt gemacht worden. Im Einklang mit der Besonderheit der Fabrik, wo verschiedene flüssige Seifen und Waschmittel hergestellt werden, ist auch das integrierte Produktionssystem ausgezeichnet geschaffen worden. Es gibt moderne Spritzgussmaschinen, die verschiedene Behälter für flüssige Seifen, die schön aussehen und bequem zu benutzen sind, in großen Mengen herstellen und perfekte Hightech-Anlagen, die die Qualität und die hygienische Sicherheit der Produkte analysieren und überprüfen. In der Fabrik hat die Produktion erst vor weniger Zeit begonnen. Doch schon sind verschiedene Produkte wie Shampoo, Conditioner, Geschirrspülmittel und Waschpulver in großen Mengen angehäuft. Dann stellte Kim Jong-un der Seifenfabrik Jongaksan weitere Aufgaben. Er wies darauf hin, jährlich die Sorten von verschiedenen flüssigen Seifen und Waschmitteln zu vermehren, ihre Produktion zu steigern und ihre Qualitäten konsequent zu sichern, die Etiketten der Waren noch feiner anzufertigen. Bei der Produktion die technische Vorschrift und das technische Standardregime exakt einzuhalten, die technische Qualifikation der Belegschaft ständig zu verbessern und die Forschungsarbeit zur Einführung von einheimischen Rohstoffen und Essenzen für Seifenproduktion weiter energisch durchzuführen. Er sprach voller Freude, die Seifenfabrik Jongaksan sei in Harmonie mit der herrlichen Landschaft vom Berg Jongak ausgezeichnet errichtet worden. Genosse Kim Jong-il habe zu seinen Lebzeiten mehrmals darauf hingewiesen, eine spezielle Fabrik für flüssige Seifen zu bauen. Man habe seinen weiteren Hinweis durchgesetzt. Wenn er an die Bevölkerung denke, die sich über verschiedene flüssige Seifen und Waschmittel aus der Seifenfabrik Jongaksan freuen würde, sei er guter Laune. Er fühle sich von der Ermüdung erholt. Weiter hob er hervor, die baubeteiligten Armeeangehörigen hätten große Anstrengungen unternommen, um seinen Befehl, bis zum Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas den Bau der Fabrik zu beenden, durchzusetzen. So schätzte er die Heldentaten von ihnen hoch, die beim Bau der Seifenfabrik Jongaksan ihre Pflicht als Bannerträger und Stoßtrupp im Kampf für die Durchsetzung der Idee der Partei und die Verteidigung der Parteipolitik ausgezeichnet erfüllt und dadurch dazu beigetragen hätten, das Atem des sozialistischen Korea, das ohne Stillstand und Stagnation kräftig voranschreite, und seinen unbesiegbaren Geist vor aller Welt zu demonstrieren. Er betonte, man solle der Bevölkerung baldigst ein wunschloses, wohlhabendes und glückliches Leben gewährleisten. Man solle für die weitere Festigung der materiell-technischen Grundlage der Zweige, die zur Verbesserung des Volkslebens beitragen, große Kraft einsetzen, damit die Bevölkerung daraus Nutzen ziehen könne. Zum Schluss hob Kim Jong-un hervor, dass die Partei der Arbeit Koreas, der Seifenfabrik Jongaksan, die mit der Verbesserung des Volkslebens direkt verbunden sei, große Aufmerksamkeit schenke und äußerte seine Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre und Arbeiter der Fabrik ihre ehrenvolle Pflicht ausgezeichnet erfüllen werden.